1610. Es ist eine neue Zeit. Die alte Zeit ist vorbei. Die Menschheit erwartet etwas. Es ist eine große Lust aufgekommen, die Ursache aller Dinge zu erforschen. Jeden Tag wird etwas gefunden. Die alten Lehren, die 1000 Jahre geglaubt wurden, sollen nicht mehr gelten. Ein neuer Mann ist aufgestanden in Padua. Der will es beweisen. Sie drohen ihm, aber er bleibt bei seiner neuen Lehre. Herr Galilei! Herr Galilei! Ja? Mutter sagt, wir müssen den Milchmann bezahlen. Sonst macht er uns bald einen Kreis um unser Haus, Herr Galilei. Es heißt, er beschreibt einen Kreis, Andrea. Wenn wir nicht bezahlen, dann beschreibt er einen. Während der Gerichtsvollzieher gerade auf uns zukommt, indem er... Was für eine Strecke zwischen zwei Punkten wählt? Die kürzeste, Herr Galilei. Gut. Hast du dir noch gemerkt, was ich dir gestern gesagt habe? Ja, Herr Galilei. In der Mitte, das ist die Erde. Und drumherum und darüber, das sind die kristallenen Schalen, an denen die Sonne, der Mond und die Sterne und hängen. Und alles das dreht sich um uns. Das ist ein schöner Gedanke. Aber wir sind so eingekapselt. Ja, das fühlte ich auch, als ich das zum ersten Mal dachte. Einige fühlten das. Schalen und Mauern der Unbeweglichkeit. Und hast du das andere, was ich dir gestern auch sagte, inzwischen begriffen? Was? Dass nun auf einmal alles umgedreht sein soll? Ja, das! Nein, das habe ich nicht begriffen. Es ist zu schwer. Und ich bin im Oktober erst 13. Aber ich will gerade, dass auch du es begreifst. Darum arbeite ich und kaufe die Bücher, statt den Milchmann zu bezahlen. Aber ich sehe doch, dass die Sonne abends woanders ist als morgens. Da kann sie doch nicht stillstehen. Du siehst, was siehst du? Du siehst gar nichts. Du glotzt nur. Glotzen ist nicht sehen. Also, pass auf. Da ist die Sonne. Ha? Da, wo die Lampe hängt. Siehst du? Ja. Und hier der Tisch. Das sind wir. Was machen Sie denn schon wieder mit dem Jungen, Herr Galilei? Ich lehre ihn sehen, Frau Sapti. Und dafür muss er sich den Hals verrenken? Lass doch, Mutter, das verstehst du nicht. So? Er verwechselt schon alles, was Sie ihm sagen. Gestern Abend bewies er mir schon, dass die Erde sich um die Sonne dreht. Ein Herr namens Kopernikus will das ausgerechnet haben. Hat er es nicht ausgerechnet? Was sagen Sie denn da für einen Unsinn, Herr Galilei? Wenn er das in der Schule herumplappert. Und der Milchmann wird nicht bezahlt. Und der Kurator von der Universität ist draußen und wartet. Halt, der ist wichtig. Das sind vielleicht 500 Scudi. Lassen Sie ihn herein. Jawohl, Herr Galilei. Und die Erde dreht sich wirklich um die Sonne, Herr Galilei? Wirklich, Andrea. Sie dreht sich auch um sich selbst? Und wir fallen nicht herunter? Wir fallen nicht herunter. Guten Tag. Herr Kurator. Ich komme Ihnen Ihr Ansuchen um Verdoppelung Ihres Gehalts zurückzubringen. Ich kann es bei der Universität leider nicht befürworten. Nicht, als ob die Republik Sie nicht über alles schätzt. Ich kann nicht auskommen, 500 Scudi. Meine Tochter braucht eine Aussteuer. Vergessen Sie nicht ganz, dass die Republik vielleicht nicht so viel bezahlt wie so viele Fürsten, dass sie aber die Freiheit der Forschung garantiert. Die Inquisition hat ja nichts zu sagen. Sie wissen das. Aber Giordano Bruno haben Sie nach Rom ausgeliefert, weil er die Lehre des Kopernikus verbreitete. Nicht, weil er die Lehre des Kopernikus verbreitete, die übrigens falsch ist, sondern weil er hier keine Anstellung hat. Euer Schutz der Gedankenfreiheit ist ein ganz gutes Geschäft. Indem ihr darauf hinweist, kriegt ihr billige und gute Lehrkräfte. Sie sind ein unzufriedener Mensch, Herr Galilei. Ein großer, aber unzufriedener Mann. Unzufrieden, Vielleicht zeigen Sie den Herrn Stadträten einmal meine Untersuchungen über die Fallgesetze und fragen Sie, ob das alles nichts wert ist. Unendlich viel wert, Herr Galilei. Nicht unendlich viel, aber 500 Scudi bestimmt. Machen Sie doch mal wieder so was Hübsches wie Ihren famosen Militärzirkel, mit dem man ohne alle mathematischen Kenntnisse die Linien in beliebiger Weise teilen, Wurzeln ziehen, Zinsen berechnen und alles und jedes kann. Sogar die Schwere von Kanonenkugeln konnte man damit bestimmen. Das ist Schnickschnack. Aber es hat die höchsten Herren entzückt. Es war ein Wunderwerk. Wahrhaftig ein Wunderwerk. Wie ich sagte, ein großer, aber unzufriedener Mensch. Herr Galilei, ein junger Herr, der Unterricht wünscht, ist draußen sehr gut angezogen und bringt einen Empfehlungsbrief. Oh, ich gehe. Ich bin der Letzte, der Ihnen einen Verdienst verderben möchte. Bringen Sie ihn rein. Dopone. Hier geht es zu wie in einem Taubenschlag. Wie beliebt? Sie kommen aus Holland? Wo ich von Ihnen hörte. Ach so, Sie sind kein Italiener. Mein alter Herr wünschte, dass ich mich ein bisschen umsehe, was es so in der Welt gibt und so weiter. Da hörten Sie in Holland, dass es zum Beispiel mich gibt. Da ich mich jetzt also nolens volens zum Examen ausbilden möchte... Privatunterricht 13 Scudi pro Monat, Vorschuss 30 Scudi. Sehr wohl. Nicht, als ob ich das Examen brauchte, aber Sie wissen, die Wissenschaften geben einen etwas eher. Und wissen Sie, was mein alter Herr sagt? Ich bin ein Streitvogel. Vorschuss 30 Scudi. Zum Beispiel so eine Frage, was fällt schneller, 5 Kilogramm Eisen oder 10 Kilogramm Eisen? Also, da kann ich tagelang streiten. Ja, oder ich sehe zum Beispiel in Amsterdam dieses neue Ding, dadurch, dass man alles fünfmal so groß sieht, dieses Teleskop. Ich sage sofort, 2 Linsen fünfmal größer als alles. 4 Linsen 10-mal größer als alles. Untersuche, sage mir... Von was reden Sie eigentlich? Von dem neuen Ding da in Holland, durch das man alles vergrößert sieht. Was sieht man vergrößert? Kirchturmspitzen, badende Damen, Tauben. Haben Sie selbst etwas vergrößert gesehen? Sicher, alles. Und aus was bestand das Ding? Ich sagte Ihnen ja, 2 Linsen. Andrea! Andrea! Was ist da, Galilei? Lauf zum Brillenmacher und hol 2 Linsen. Ja, Herr Galilei. Wie alt ist die Sache? Die Erfindung war 2 Tage alt, als ich abfuhr. Lag in den Windeln. Mein alter Herr... Was ist Ihr Vater? Wolle. Vorschuss 45, Scudi. Sehr wohl. Hier, Herr Galilei. Gib her die Linsen. Nur 2? Sie müssen 4 Linsen nehmen, Herr Galilei. Dopone schlägt gleich 4 vor. Der Kerl ist so dumm, dass er päpstlicher Kammerherr werden könnte. Gib her die Linsen, Andrea. Eure Exzellenz, hohe Signoria. Bevor Herr Galileo Galilei, Professor der Mathematik an ihrer ruhmvollen Universität in Padua, der Signoria von Venedig das von ihm erfundene Fernrohr als Geschenk überreicht, erlauben Sie mir im Namen der Universität ein Schreiben zu verlesen, das genannter Herr Galilei an den Dogen gerichtet hat. Als Lehrer der Mathematik an der Universität in Padua habe ich es stets als Aufgabe betrachtet, nicht nur meinem hohen Lehrerauftrag zu genügen, sondern auch durch eine nützliche und außerordentliche Erfindung der Regierung der Republik einen außerordentlichen Vorteil zu verschaffen. Dieser Aufforderung glaube ich nun durch die Konstruktion meines Augenglases zu entsprechen, die ich den tiefsten theoretischen Erwägungen der... Sagredo, sehen Sie, wenn der Mond ein gewöhnlicher Himmelskörper wie die Erde wäre... Und er sieht aus wie eine Erde. Durch dieses Fernrohr kann man es sehen, ganz deutlich sogar. Was ist dann die Erde, frage ich. Sind Sie denn sicher, dass der Mond wie die Erde ist, Galilei? Auf der Meere werden wir die Fahrzeuge und Segel des Feindes 2 Stunden früher entdecken, als er unserer Ansicht wird. Indem wir auf diese Weise mit dem neuen Fernrohr die Zahl und die Art der Schiffe unterscheiden, können wir seine Stärke beurteilen, um uns zur Verfolgung, zum Kampf oder zur Flucht zu entschließen. Und woraus schließt du, dass der Mond wie die Erde ist, Galilei? Der innere Rand der Sichel ist nicht glatt. Man kann deutlich Zacken sehen. Und was bedeuten sie? Gebirge bedeuten sie. Es gibt Gebirge auf dem Mond. Ich frage mich sogar, ob ich nun nicht eine gewisse Lehre nachweisen kann. Und so, Exzellenz und Signoria, überreicht Herr Galilei Ihnen sein Instrument. Dieses Instrument seiner Erfindung, dieses Zeugnis seiner Intuition und hofft in Zukunft noch Größeres leisten zu können, wenn es Gott und seiner Exzellenz gefallen sollte, dass er seinem Wunsch gemäß den Rest seines Lebens im Dienste der Venezianischen Republik verbringt. Wo ist denn das Rohr? Da kann man mal ran. Der Doge schaut gerade hindurch. Tatsächlich, man sieht alles ganz genau. Da, der Kanal. Auf dem Boote essen Sie Mittag. Bratfisch. Ich habe Appetit. Mit dem Ding sieht man zu gut. Ich werde meinen Frauenzimmern sagen müssen, dass sie sich nicht mehr auf dem Dach waschen dürfen. Wann kann man solch ein Ding bekommen? Galilei! Galilei! Wo steckt ihr denn? Herr Kurator? Das bedeutet, die jährlich 500 Scudi mehr für Sie, Galilei. Was ist das für eine wunderbare Nacht? Hier kannst du es selbst sehen. Komm her und schau hindurch. Es sind Berge. Ja, Sagredo, Gebirge. Es gibt Gebirge auf dem Mond. Lichtpunkt auf dem dunklen Teil der Scheibe, dunkle Stellen auf der hellen Sichel. Stimmt fast zu genau. Ich bin natürlich sehr misstrauisch, äußerst misstrauisch. Es kann nicht sein. Berge, deren Spitzen die aufgehende Sonne vergolden, während rings die Nacht auf den Abhängen liegt. Du siehst das Licht von den höchsten Gipfeln in die Täler niedersteigen. Aber der Mond kann keine Erde sein, mit Bergen und Tälern. Das widerspricht aller Astronomie von 2 Jahrtausenden. Es kann nicht sein. Kannst du es nicht erkennen? Ja, ich sehe es. Aber es kann nicht sein. So wenig wie die Erde ein Stern ist. Siehst du den verdunkelten Teil des Mondes ganz dunkel? Nein. Ich sehe ein schwaches, aschfarbenes Licht darauf ruhen. Was kann das für ein Licht sein? Das ist von der Erde. Das ist Unsinn. Wie soll die Erde leuchten? Wie der Mond leuchtet. Sie werden beide von der Sonne angestrahlt und darum leuchten sie und sind beide Sterne. So wäre kein Unterschied zwischen Himmel und Erde? Nein. Vor noch nicht 10 Jahren ist ein Mensch in Rom verbrannt worden. Er hatte eben das behauptet. Gewiss, er hat es behauptet. Aber wir sehen es. Lass dein Auge am Ohr, Sagredo. Was du siehst, ist, dass es keinen Himmel gibt. Heute ist der 6. Januar 1610. Der Mensch trägt in sein Journal ein, es gibt keinen Himmel mehr. Das ist ein wunderbares Ding, dieses Rohr. Ich habe noch eine andere Sache entdeckt. Sie ist vielleicht noch erstaunlicher. Herr Galilei! Herr Galilei! Es ist der Kurator. Es ist ja ein famoses Ding. Sie können es gerade so gut wegwerfen. Es ist nichts damit, absolut nichts. Wieso? Ja, wissen Sie, dass man diese Erfindung, die Sie als Frucht einer 17-jährigen Forschertätigkeit bezeichnet haben, an jeder Straßenecke in Italien kaufen kann? Und zwar hergestellt in Holland? Tatsächlich. Ich verstehe nicht Ihre Ruhe, Herr. Sie haben mich zum Gelächter der ganzen Stadt gemacht. Ich aber kann Ihnen sagen, es ekelt mich. Mich ekelt diese Welt an. Behüt Sie Gott. In seinem Zorn wird er geradezu sympathisch, hast du gehört? Eine Welt, in der man nicht Geschäfte machen kann, ekelt ihn an. Hast du gewusst von diesen holländischen Instrumenten? Natürlich, vom Hörensagen. Aber warte. Jetzt 5 Jahre freie Arbeit. Und ich werde Ihnen alles beweisen. Ich kann dir jetzt schon mehr zeigen. Ich verspüre beinahe etwas wie Furcht. Ach, ich werde dir jetzt einen der milchweißen Nebel der Milchstraße vorführen. Sage mir, aus was er besteht. Ich sehe, das sind Sterne. Unzählige. Das sind die vielen Welten, die zahllosen anderen, von denen der Verbrannte gesprochen hat. Er hat sie nicht gesehen. Er hat sie erwartet. Aber selbst wenn die Erde ein Stern ist, dann ist es noch ein weiter Weg zu den Behauptungen Kopernikus, dass sie sich um die Sonne dreht. Da ist kein Gestirn am Himmel, um das ein anderes sich dreht. Aber um die Erde dreht sich immer noch der Mond. Seit einigen Tagen beobachte ich den Jupiter. Warte, ich stelle ihn ein. Da sind nämlich 4 Sterne bei ihm. Ich sehe nur 3. 2 sind ziemlich gleich groß. Der 3. steht dem Jupiter näher und ist viel kleiner. Meinst du die? Am Dienstag waren es 4. Und sie waren gleich groß. Und sie standen anders. Jetzt ist es bewiesen. Was ist bewiesen? Es sind Planeten. Um den Jupiter drehen sich Monde. Hier ist das andere Gestirn, um das sich Sterne drehen. Die Erde ist nicht mehr allein. Wo ist nun noch Platz für die Kristallschalen, an der die Sterne festgeheftet sind? Da ist keine Stütze im Weltall. Da ist kein Halt am Himmel. Da gibt es andere Sonnen. Beruhige dich, du denkst zu schnell. Mensch, reg dich auf. Was du siehst, hat noch keiner gesehen. Er hatte recht. Kopernikus hatte recht. Fossati! Fossati! Du sollst dich beruhigen. Du sollst dich aufregen, Mensch. Willst du aufhören, wie ein Narr zu brüllen? Willst du aufhören, wie ein Stockfisch dazustehen, wenn die Wahrheit entdeckt ist? Ich stehe nicht wie ein Stockfisch, sondern ich zittere, es könnte die Wahrheit sein. Was? Da hast du allen Verstand verloren. Weißt du wirklich nicht mehr, in was für eine Sache du kommst, wenn du auf allen Märkten herumschreist, dass es nur Sterne gibt und keinen Unterschied zwischen Erde und Himmel und überhaupt keinen Himmel? Wo ist denn ein Gott? Was meinst du damit? Gott? Wo ist Gott? Dort nicht. So wenig, wie er hier auf Erde zu finden ist. Wenn es auf anderen Sternen Wesen gibt, die ihn hier suchen. Wo ist also Gott? Bin ich Theologe. Vor allem bist du ein Mensch. Und ich frage dich, wo ist Gott in deinem Weltsystem? In uns oder nirgends. Wie der Verbrannte gesagt hat. Darum ist er verbrannt worden. Weil er es nicht beweisen konnte. Weil er es nur behauptet hat. Galilei, ich habe dich immer als einen schlauen Mann gekannt. 17 Jahre lang hast du in Padua das alte Weltsystem gelehrt. Du hast es für falsch gehalten und du hast es gelehrt. Weil ich nichts beweisen konnte. Und du glaubst, das macht einen Unterschied? Allen Unterschied! Sieh her, Sagredo, ich glaube an den Menschen und das heißt, ich glaube an seine Vernunft. Dann will ich dir etwas sagen. Ich glaube nicht an sie. 40 Jahre unter den Menschen haben mich ständig gelehrt, dass sie der Vernunft nicht zugänglich sind. Zeige ihnen einen roten Kometenschweif, jage ihnen eine dumpfe Angst ein und sie werden aus ihren Häusern laufen und sich die Beine brechen. Aber sage ihnen einen vernünftigen Satz und beweise ihn mit 7 Gründen und sie werden dich einfach auslachen. Das ist ganz falsch und eine Verleumdung. Nur die Toten lassen sich nicht mehr von Gründen bewegen. Ich glaube an die sanfte Gewalt der Vernunft über die Menschen. Sie können mir auf die Dauer nicht widerstehen. Kein Mensch kann lange zusehen, wie ich einen Stein fallen lasse und dazu sage, der fällt nicht. Dazu ist kein Mensch imstande. Die Verführung, die von einem Beweis ausgeht, ist so groß. Hier liegen die meisten. Auf die Dauer, alle. Herr Galilei! Brauchen Sie etwas, Herr Galilei? Sie haben gerufen. Ich brauche den Andrea. Andrea liegt im Bett und schläft. Können Sie nicht wecken? Wozu brauchen Sie ihn denn? Ich will ihm etwas zeigen, was ihn freuen wird. Er soll etwas sehen, was nur wenige Menschen gesehen haben, seit die Erde besteht. Etwa wieder durch Ihr Rohr? Etwas durch mein Rohr, Frau Satti. Dafür wecke ich ihn nicht. Und Frau Satti, vielleicht können dann Sie mir helfen. Sehen Sie, es ist eine Frage entstanden. Eine Frage über den Himmel. Eine Frage, die Gestirne betreffend. Sie lautet, dreht sich das Große um das Kleine oder dreht sich das Kleine um das Große? Wollen Sie mich zum Besten halten? Es ist eine ernsthafte Frage. Dann sollen Sie schnell eine Antwort haben. Warum putze ich Ihnen Ihre Schuhe und Sie putzen mir nicht die meinen? Na, warum? Weil sich das Kleine um das Große dreht, Herr Galilei. Sie sind es nämlich, der studiert hat und der bezahlen kann. Ich sehe. Gute Nacht, Frau Satti. Gute Nacht. Und solche Leute sollten nicht die Wahrheit begreifen können. Haha, ich habe es, Sagredo. Lass mir 5 Jahre, dann habe ich alle Beweise zusammen. Dann stoße ich die Tür auf und ich werde sie bei den Köpfen nehmen und zwingen, durch dieses Tor zu schauen. Galilei, ich sehe dich auf einer furchtbaren Straße. Das ist eine Nacht des Unglücks, wo der Mensch die Wahrheit sieht. Und eine Stunde der Verblendung, wo er an die Vernunft des Menschengeschlechts glaubt. Herr Galilei! Herr Galilei! Mutter hat mich geweckt. Hat sie dich doch geweckt? Ja, sie sagte, ich sollte... Siehst du den Jupiter? Ja. Und diese winzigen Sterne dicht bei ihm... Auch die? Das sind Monde, Andrea. Begreifst du das? Monde, wie unser Mond. Nein. Monde? Ich begreife es nicht. Von wem sagt man, dass er sehenden Auges geht? Von dem, der ins Verderben geht. Wie können die Mächtigen einen frei herumlaufen lassen, der die Wahrheit weiß? Meinst du, der Papst hörte deine Wahrheit, wenn du sagst, er irrt? Niemals, Galileo, würdest du zugeben, dass sich ein stärkerer Körper von einem Schwachen aus der Bahn bringen ließe. Als ich dich vorhin am Rohr sah und du sahst diesen neuen Planeten, da war es mir, als sehe ich dich auf fremden Scheitern stehen. Und als du sagtest, du glaubst an Beweise, roch ich verbranntes Fleisch. Ich liebe die Wissenschaft, aber mehr dich, mein Freund. Begreifst du es nun, Andrea? Nein. In 5 Jahren werde ich es beweisen können, Sagredo. Wie alt bist du jetzt, Andrea? 13, Herr Galilei. 13. In 5 Jahren. Wissen Sie, dass wir jetzt die Einzigen sind, die noch in der Straße wohnen, Herr Galilei? Alle anderen sind geflohen. Sie haben Angst vor der Pest, Andrea. Du kannst nichts gegen die Angst tun. Hast du es nun begriffen mit den Monden, Andrea? Ja, Herr Galilei. Es sind 4, die um den Jupiter kreisen. Gut, nun hör weiter. Ich habe allerhand gefunden in der Zwischenzeit. Soll ich dir erzählen? Ja, Herr Galilei. Ich begreife es jetzt. Wie alt bist du? Ich werde 17. Gut, dann begreifst du es. Aber gib genau Acht. Erinnerst du dich, dass ich dir den Planeten Venus gezeigt habe? Ja. Und weißt du, was ich gesehen habe? Er ist wie der Mond. Ich habe ihn als halbe Kugel und ich habe ihn als Sichel gesehen. Und das beweist, dass auch dieser Planet kein eigenes Licht hat. Er dreht sich um die Sonne in einem einfachen Kreis. Und das beweist? Sie hat kein eigenes Licht, Andrea. Sie ist also wie die Erde. Sie dreht sich um die Sonne. Also bewegt auch die Erde sich um die Sonne. Die Erde ist es, die sich bewegt. Müssen Sie es jetzt glauben? Ich habe jetzt alle Beweise zusammen. Und weißt du, wenn die Pest hier vorüber ist, gehe ich nach Rom und zeige es Ihnen. Und hier in Rom? Wissen Sie, was die Leute da glauben? Ach, Dummheit! Ich möchte, dass mir einer einen Satz nennt, der nicht geglaubt würde. Zum Beispiel, dass Sie unüberwindliche Abneigung gegen Mahlzeiten verspüren, Monsignor. Wird geglaubt. Dass es einen Teufel gibt, das wird bezweifelt. Aber dass die Erde sich dreht wie ein Schuster in der Gosse, das wird geglaubt. Ach, Dummheit! Ja, mir schwindelt! Sie dreht sich so schnell. Halt, sie rutscht ab. Halt, sage ich. Die Venus steht schon ganz schief. Ich sehe nur noch ihren halben Hintern. Mir wird ganz schwindelig. Unmöglich. Schwindel im Collegium Romanum? Untersucht ihr immer noch? Ein Skandal. Wohin soll das führen? Darf man wirklich fragen, was es mit der ewigen Dauer und der Unveränderlichkeit des Himmels auf sich hat? Wenn man es ihm glaubt, zertrümmert er uns doch den ganzen Sternenhimmel. Die Heimat des Menschengeschlechts setzt einem Wandelstern gleich. Mensch, Tier, Erdreich verpackt er in einen Karren und treibt ihn im Kreis durch einen leeren Himmel. Erde und Himmel gibt es nicht mehr. Da ist kein Unterschied mehr zwischen oben und unten, zwischen dem Ewigen und dem Vergänglichen. Dass wir vergehen. Das wissen wir. Dass auch der Himmel vergeht, das sagen Sie uns jetzt. Ich frage, was ist besser? Eine Mondesfinsternis 3 Tage später, als im Kalender steht, zu erleben, oder... Was steht in der Schrift? Sonne steht still zu Gibeon und Mond im Tale Ajalon. Aber wie kann die Sonne denn diesem Befehl folgen und stillstehen, wenn sie sich ohne dies nie bewegt? Lügt die Schrift? Es gibt Erscheinungen, die uns astronomische Schwierigkeiten bereiten. Aber muss der Mensch alles verstehen? Galilei, Sie wollten die Erde erniedrigen, obwohl Sie auf ihr Leben und alles von ihr empfangen. Sie beschmutzen Ihr eigenes Nest. Aber ich jedenfalls lasse es mir nicht gefallen. Ich bin nicht irgendein Wesen auf irgendeinem Gestirnchen. Ich gehe auf einer festen Erde in sicherem Schritt. Und sie ruht. Sie ist der Mittelpunkt des Alls. Und ich bin im Mittelpunkt. Und das Auge des Schöpfers ruht auf mir und auf mir allein. Kollegium. Was ist? Ist die Entscheidung gefallen? Es stimmt, was Galilei sagt. Galilei, Sie haben gesiegt, Herr Galilei. Herr Clavius sagte, jetzt können die Theologen sehen, wie sie die Himmelskreise wieder einrenken. Nicht ich habe gesiegt, sondern die Vernunft. Sie haben. Ich bin sehr interessiert an diesem Rohr, Galilei. An diesem Fernrohr, mit dem Sie den Himmel betrachten. Ich danke Ihnen, Eminenz. Wer war das? Seine Eminenz, der Kardinal Inquisitor. Dass alles so gut gegangen ist, wenn ich nur immer das Richtige sage. Ich möchte mit dir tanzen. Nein, Virginia, ich muss den Kardinal Barberini hier erwarten. Ganz Rom spricht nur noch von Ihnen, Herr Galilei. Es soll jetzt von Ihrer Tochter sprechen. Der Herr Kardinal Barberini, der Herr Kardinal Bellarmine. Ihre Tochter ist entzückend, Herr Galilei. Ich muss aber dennoch aufrechterhalten, dass sie die Tochter ist. Ja, sie geht auf und unter und kehrt zu ihrem Ort zurück. Das sagt Salome. Und was sagt Galilei? Als Knirps, Eure Eminenz, stand ich auf einem Schiff. Als sie sich vom Ufer entfernte, sagte ich, das Ufer bewegte sich fort. Aber das Ufer stand fest. Und das Schiff bewegte sich fort. Ja, als Sie erwachsen waren, Herr Galilei, nicht? Sie meinen, in Ihrer Kindheit sah die Menschheit den Gestirnhimmel sich bewegen. Aber jetzt, wo sie erwachsen ist, dass es die Erde ist, die sich bewegt. Wir fühlen aber doch, dass sie stille steht. 6 Jahre lang habe ich wie ein Holzknecht geschuftet und Beweise herbeigeschleppt dafür, dass sie sich bewegt. Leider wird unsere gute Erde durch die neuen Theorien nicht nur aus dem Mittelpunkt des Weltalls beinahe verächtlich entfernt, sondern sie wird auch so winzig, dass das Interesse, welches der Allmächtige dem Menschengeschlecht so deutlich gezeigt hat, kaum mehr zu verstehen ist. Wie das Collegium Romanum ja nun endlich erkannt hat. Ich glaube an die Vernunft. Galilei. Bedenken Sie einen Augenblick, was es die Kirchenväter und so viele nach Ihnen an Mühe und Nachdenken gekostet hat. In eine solche Welt ist sie etwa nicht abscheulich, etwas Sinn zu bringen. Bedenken Sie die Rohheit derer, die ihre Bauern in der Kampagne halbnackt über die Felder peitschen lassen. Und die Dummheit dieser Bauern, die ihnen dafür die Füße küssen. Es ist furchtbar. Wir haben die Verantwortung für den Sinn solcher Vorgänge. Das Leben besteht daraus. Ich bin ein gläubiger Sohn der Kirche. Aber Sie wollen in aller Unschuld Gott die dicksten Schnitzer der Astronomie nachweisen, lieber Freund. Meine Herren, schließlich kann der Mensch nicht nur die Bewegung der Gestirne falsch auffassen, sondern auch die Bibel. Aber wie die Bibel aufzufassen ist, darüber haben schließlich die Theologen der Heiligen Kirche zu befinden. Nicht? Sehen Sie? Jetzt schweigen Sie. Herr Galilei, das Heilige Offizium hat heute Nacht beschlossen, dass die Lehre des Kopernikus, nach der die Sonne Zentrum der Welt und unbeweglich, die Erde aber nicht Zentrum der Welt und beweglich ist, töricht, absurd und ketzerischen Glaubens ist. Ich habe den Auftrag, Sie zu ermahnen, diese Meinung aufzugeben. Aber das kann doch nicht sein. Die Gründe und Beweise... Überlassen Sie den Theologen des Heiligen Offiziums. Aber ich verstand, dass die Astronomen des Collegium Romanum meine Fakten und Notierungen anerkannt haben. Mit den Ausdrücken der tiefsten Genugtuung in der für sie ehrenden Weise. Aber... Die heilige Kongregation hat ihren Beschluss gefasst, ohne diese Einzelheiten zur Kenntnis zu nehmen. Mensch, soll ich lügen? nicht die Welt anlügen? Ich verstehe Sie, Galilei, aber... Ich kann nicht Maschinen für das Hochpumpen von Flusswasser finden, wenn ich die größte Maschinerie, die mir vor Augen liegt, die der Himmelskörper nicht studieren soll. Die Winkelsumme im Dreieck kann nicht nach den Bedürfnissen der Kirche abgeändert werden. Die Bahnen fliegender Körper kann ich nicht so berechnen, dass auch die Ritter der Hexen auf Besenstielen erklärt werden. Und Sie meinen nicht, dass die Wahrheit, wenn es die Wahrheit ist, sich durchsetzt auch ohne uns? Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Es setzt sich nur so viel Wahrheit durch, als wir durchsetzen. Der Schaden des päpstlichen Dekrets, das den Kopernikus auf den Index gesetzt hat, ist furchtbar. Die Wissenschaften in den katholischen Ländern gehen zurück. Andrea, erzähl ihm doch mal die Geschichte vom Philosophen Keunos. Da kam in die Wohnung des Philosophen, der in Kreta wegen seiner freiheitlichen Gesinnung sehr beliebt war, eines Tages ein Agent des Tyrannen. Der hatte ein Papier des Tyrannen, darauf stand, ihm sollte jede Wohnung gehören, in die er seinen Fuß setzte. Ebenso sollte ihm auch jeder Mann dienen, den er sähe. Der Agent setzte sich auf einen Stuhl, verlangte Essen, wusch sich, legte sich nieder und fragte mit dem Gesicht zur Wand, »Wirst du mir dienen, Keunos?« Keunos deckte ihn mit einer Decke zu, vertrieb die Fliegen, bewachte seinen Schlaf und wie an diesem Tage gehorchte er ihm 7 Jahre lang. Aber was immer er auch für ihn tat, vor einem hütete er sich wohl, das war auch nur ein Wort zu sagen. Nach 7 Jahren aber starb der Agent. Da wickelte ihn Keunos in die verdorbene Decke, schleppte ihn aus dem Haus, wusch das Zimmer, tünchte die Wände, atmete auf und antwortete, nein. Immer wenn Sie oben lachen, kriege ich einen kleinen Schreck. Worüber lachen Sie, denke ich dann. Vater sagt, die Theologen haben nur Glockenläuten und die Physiker haben ihr Lachen. Aber ich bin froh, dass Herr Galilei wenigstens nicht mehr so oft durch sein Fernrohr schaut. Ob er es aufgegeben hat? Ach, Frau Sati, ich wäre froh. So, Andrea, nun richtet das Rohr nach der Venus aus. Herr Galilei, ich fürchte mich. Fürchten? Wisst ihr übrigens, dass der Heilige Vater im Sterben liegt? Was? Warum hast du mir das nicht gleich gesagt? Ich erfuhr es gerade erst auf der Straße. Dann wird der Kardinal Barberini Papst. Der hat mir damals recht gegeben. Als ich ihm die Jupitermonde zeigte, die Zeit des Schweigens ist vorbei, Andrea. Wo ist denn das Rohr, Andrea? Wo ist denn das Fernrohr? Vater, es ist ein Herr da, ein Beamter vom Hof. Er hat eine Nachricht für dich, sagt er. Warum brachtest du ihn nicht gleich mit? Herr Galilei, ich habe den Auftrag, Ihnen mitzuteilen, dass der florentinische Hof nicht länger imstande ist, dem Wunsch der Heiligen Inquisition, sie in Rom zu verhören, Widerstand entgegenzusetzen. Es ist doch richtig, dass der Heilige Vater mich vor der Sitzung der Inquisition sprechen möchte? Sicher. Seine Heiligkeit hat den Wunsch geäußert. Dann darf ich zu ihm gehen? Nein, Sie müssen warten. Der Kardinal Großinquisitor ist bei ihm. Er kam vorher. Nein. Nein. Nein. So wollen eure Heiligkeit also, ihre sich nun versammelnden Christenheit, den Doktoren aller Fakultäten, Vertretern aller heiligen Orden und der gesamten Geistlichkeit mitteilen, dass die Schrift nicht länger als wahr gelten könne? Ich lasse nicht die Rechentafel zerbrechen. Nein. Dass es die Rechentafel ist und nicht der Geist der Auflehnung und des Zweifels, das sagen die Leute. Aber es ist nicht die Rechentafel. Sondern eine entsetzliche Unruhe ist in die Welt gekommen. Es ist die Unruhe ihres eigenen Gehirns, die diese auf die unbewegte Erde übertragen. Sie schreien, die Zahlen zwingen uns. Aber woher kommen diese Zahlen? Jedermann weiß, dass sie vom Zweifel kommen. Diese Menschen zweifeln an allem. Sollen wir die menschliche Gesellschaft auf den Zweifel begründen und nicht mehr auf den Glauben? Du bist mein Herr, aber ich zweifle, ob das gut ist. Das ist dein Haus und deine Frau, aber ich zweifle, ob es nicht mein sein soll. Soll es so sein? Seit anderthalb Jahrzehnten ist Deutschland eine Fleischbank und man zerfleischt sich mit Spiegelzitaten auf den Lippen. Und jetzt, wo unter der Pest, dem Krieg und der Reformation die Christenheit zu einigen Häuflein zusammenschmilzt, da richten diese Würmer von Mathematikern ihre Rohre auf den Himmel und teilen der Welt mit, dass eure Heiligkeit auch hier in dem einzigen Raum, den man ihnen noch nicht bestreitet, schlecht beschlagen sind. Was käme heraus, wenn alle Menschen, schwach im Fleisch und zu jedem Exzess geneigt, nur noch an die eigene Vernunft glaubten, die dieser Wahnsinnige für die einzige Instanz erklärt? Seit sie über das Meer fahren, setzen sie ihr Vertrauen auf eine Messingkugel, die sie Kompass nennen, nicht mehr auf Gott. Mit Maschinen wollen sie Wunder tun. Gott brauchen sie nicht mehr. Aber was sollen das für Wunder sein? Zum Beispiel soll es nicht mehr oben und unten geben. Sie brauchen es nicht mehr. So weit sind sie jetzt. Und dieser Mensch Galilei weiß, was er tut. Schließlich ist der Mann der größte Physiker dieser Zeit. Das Licht Italiens und nicht irgendein Wirrkopf. Und das ist das einzig Schlimme, Eure Heiligkeit. Wie sollten wir ihm sonst solche Beachtung schenken? Aber ich will keine Verurteilung von Tatsachen. Ich will nicht solche Schlachtrufe wie hier Kirche und hier Vernunft. Ich habe dem Mann sein Buch erlaubt, wenn er am Schlüsse schreibt, dass das letzte Wort nicht die Wissenschaft, sondern der Glaube spricht. Und das hat er getan. Aber wie? In seinem Buch streiten ein dummer Mensch, der die Ansichten des Aristoteles vertritt, und ein kluger Mensch, der die des Kopernikus und Galilei vertritt. Und die von Ihnen, Eure Heiligkeit, geforderte Schlussbemerkung spricht wer? Was ist das jetzt wieder? Wer spricht sie also? Nicht der Kluge. Das wäre eine Unverschämtheit. Hören Sie, was wollen diese Menschen alle? Diese Menschen werden Ihnen vielleicht mehr sagen, als ich kann. Dort kommen sie, die auf euer Wort warten. Sollen sie alle von hier weggehen, den Zweifel im Herzen? Das Getrampel ist unerträglich. Kommt denn die ganze Welt? Nicht die ganze, aber ihr bester Teil. Es ist doch sicher, dass seine Heiligkeit mich zu sprechen wünscht. Sicher? Dann würde ich gerne in einem anderen Zimmer warten, wenn es möglich ist. Hier kommen so viele. Das ist nicht möglich. Sie werden doch nicht wollen, dass seine Heiligkeit plötzlich kommt und Sie nicht da sind, weil Sie so viele Leute nicht vertragen können. Ja. Jetzt dämmert es Ihnen wohl, was sich da versammelt und was sich dagegen Sie ausspricht. Das sind nicht ein paar Leute. Das sind die erleuchtetsten Geister Italiens, die gelehrtesten Gelehrten, die Leuchten aller Universitäten. Kurz, das sind alle. Wissen Sie, es muss für ihn sein, wie es für einen Mann war, der vor der Sintflut einen Frühjahrsschauer erwartete. Und dann kam ein Sprühregen. Und dann kam ein unendlicher Guss. Und daraus wurde die Sintflut. Nicht? Der Papst hat ihn nicht empfangen. Es ist alles aus. Sie werden ihn töten. Meinst du? Da er niemals wieder ruft? Ob sie ihm wohl seinen kleinen Stein ließen, den er immer in der Tasche mit sich herumträgt? Ach, wo die ihn hinführen werden, geht man ohne Taschen. Das werden sie nicht wagen. Und selbst wenn sie es ihm antun, wird er nicht widerrufen. Wer die Wahrheit nicht weiß, ist bloß ein Dummkopf. Aber der sie weiß und sie eine Lüge nennt, ist ein Verbrecher. Er wird nicht widerrufen. Ich möchte nicht mehr leben, wenn er es tät. Aber Sie haben die Gewalt. Man kann nicht alles mit Gewalt. Es heißt, man erwartet, dass Herr Galilei um 5 Uhr vor der Inquisition seine Lehre widerrufen wird. Es wird dann die große Glocke von St. Markus geläutet und der Wortlaut öffentlich verkündigt werden. Wie viel Uhr ist es? Es ist gleich 5. Er ist wie ein Berg, unverrückbar. Virginia betet, dass er wieder rufen möge. Lass sie. Sie hat Angst um ihn. Was er mit seinen eigenen Augen gesehen hat, können Sie ihm doch nicht ausreden. Der Mond ist eine Erde und hat kein eigenes Licht. Und so hat die Venus kein eigenes Licht und ist wie die Erde und sie läuft um die Sonne. Und die Erde läuft ihr nach und die Sonne ist das Zentrum der Welt. Und er ist es, der es uns gezeigt hat. Er wird nicht widerrufen. Denn die alte Zeit ist herum und es ist eine neue Zeit. Die Dichter sagen, o Frühe des Beginnens, o Hauch des Windes, der von neuen Küsten kommt. Es ist 5 und keine Glocke. Er widerruft nicht. Er widersteht. Wir Glücklichen. Er widerruft nicht. Also, es geht nicht mit Gewalt. Gewalt kann nicht alles. Also, die Torheit wird besiegt. Sie ist nicht unverletzlich. Also, der Mensch fürchtet den Tod nicht. Jetzt beginnt wirklich die Zeit des Wissens. Bedenkt, wenn er widerrufen hätte. Aber ich war voller Sorge. Ich wusste es. Es wäre gewesen, als ob es am Morgen wieder Nacht wäre. Als wenn ein Berg sagte, ich bin ein Wasser. Keine Glocke. Es ist alles verändert heute. Der Mensch hebt den Kopf gepeinigt und sagt, ich kann leben. So viel ist gewonnen, wenn einer Nein sagt. Die Glocke. Er ist nicht verdammt. Nein, das ist nicht möglich. Mach das Fenster auf. Herold kommt! Ich, Galileo Galilei, Lehrer der Mathematik und Physik in Florenz, schwöre ab, was ich gelehrt habe, dass die Sonne das Zentrum der Welt ist und an ihrem Ort unbeweglich. Ich schwöre das und verwünsche und verfluche mit redlichem Herzen und nicht erleuchtetem Glauben alle, die Ja, Virginia. Unglücklich das Land, das keine Helden hat. Nein. Unglücklich das Land, das Helden nötig hat. Sie sagen, er sei blind? Ja, er ist wirklich blind. Sie sagen, er habe zu viel in die Sonne geschaut. Er hätte zu viel durch sein Rohr geschaut. Er habe zu viel gesehen. Er hat zu viel gesehen. Sie sagen, er werde bewacht? Er wird bewacht. Und seine Tochter sei bei ihm und pflege ihn? Ja. Und er dürfe nichts schreiben, was sie nicht lesen? Und kein Blatt Papier geht hinaus, ohne dass sie es durchschnüffeln. Aber Sie sagen auch, er habe wieder ein Buch geschrieben. Sagen Sie das? Ein ketzerisches Buch wieder. Das sagen Sie? Ja. Es ist jetzt ein Brief nach Straßburg abgefangen worden, in dem ein Manuskript gemeldet wird. Es muss schon draußen sein. Unmöglich. Sie bewachen ihn doch. Guten Tag. Guten Tag. Wo ist Fräulein Virginia zu finden? Ich werde sie holen. Sagen Sie ihr, dass ich sie sprechen möchte. Sehr wohl. Sie kennen Herrn Galilei? Ja. Andrea! Darf ich Ihren Vater sprechen, Fräulein Virginia? Ja, er ist in seinem Zimmer. Das wird ihn freuen. Schreibt er wieder? Nein, er schreibt nicht. Kommen Sie, Andrea. Es ist Andrea, Vater. Bist du es, Andrea? Ja. Du bist willkommen, du bist immer willkommen, Andrea. Virginia, lass mich allein mit ihm. Ja, Vater. Es ist ein Schüler von ihm. Er hat noch Schüler. Er war sein Schüler und ist jetzt sein Feind geworden. Setz dich, Andrea. Was machst du? Erzähl von deiner Arbeit. Ich bin auf dem Wege nach Holland. Aber mir ist aufgetragen worden, mich nach Ihrem Befinden zu erkundigen. Oh, ich befinde mich gut. Man schenkt mir große Aufmerksamkeit. Und das nicht nur von Seiten der Behörden. Es freut mich, berichten zu können, dass Sie sich wohlbefinden. Ja, man schenkt mir große Aufmerksamkeit. Durch die Tiefe meiner Reue habe ich mir die Gunst meiner Oberen so weit erhalten können, dass mir in bescheidenem Umfang wissenschaftliche Arbeiten unter geistlicher Kontrolle gestattet werden. Auch wir hörten, dass die Heilige Kirche mit Ihnen zufrieden ist. Ihr Name ist auf den Lippen all derer, die in dem Fortschritt der Wissenschaften eine Bedrohung der allgemeinen Ordnung sehen. Ich verstehe. Einige Ihrer früheren Freunde bestanden darauf, Sie hätten widerrufen, weil Sie am Leben bleiben wollten, um der Physik weiter Ihre Dienste zu erweisen. Solche Werke wegen, die nur Sie schreiben Solche können. Solche Werke gibt es nicht. So war das nicht Ihr Beweggrund? Kurz nach meinem Prozess haben mir einige Leute allerlei hochgesinnte Absichten unterschoben. Ich habe das abgelehnt. Man kann nicht aus irgendeinem anderen Grunde zu einem solchen Gehorsam finden als aus einer zu großen Furcht vor dem Tode. Damit leugne ich nicht die tiefe Reue, die ich als Sohn der Kirche verspürte, als die Oberen mich durch die gewichtigsten aller Argumente von meinem Irrweg überzeugten. Nicht weniger als die Bedrohung mit dem Tode ist für gewöhnlich nötig, einen Menschen von dem abzubringen, zu was ihn sein Verstand gebracht hat. Diese gefährlichste aller Gaben des Allmächtigen. Ich begriff übrigens durchaus, dass nur noch die Hölle auf mich wartete, die ja, wie der Dichter berichtet, von jenem Volk bewohnt wird, das die Gabe des Intellektes verspielt hat und das also ohne Hoffnung ist. Aber sprechen wir von anderem. Das Phänomen der Autorität des Archimedes zum Beispiel galt nur sehr kurze Zeit, obwohl er die Wahrheit gelehrt hat. Aber die des Aristoteles, der die Unwahrheit lehrte, dauerte 2000 Jahre. Autorität und keine Wahrheit gehören wohl zusammen. Und ebenso gehören zusammen Wahrheit und keine Autorität. Aber viele sagen, dass es ihnen weniger darauf angekommen sei, wie nun gerade diese Weltkugeln und welche von ihnen sich drehten, sondern darauf, dass davon gesprochen werden durfte. Nicht also nur auf irgendwelche Gedanken, sondern auf das Recht zu denken überhaupt, welches bestritten wird. Als diese sie nun widerrufen hörten, was sie gesagt hatten, schienen ihnen nicht nur bestimmte Gedanken über Gestirnbewegung in Verruf gebracht, sondern das Denken selber, welches für unheilig angesehen wird, da es mit Gründen und Beweisen operiert. Ich habe mir in freien Stunden, deren ich viele habe, überlegt, wie in den Augen der wissenschaftlichen Welt, der ich ja nicht mehr angehöre, mein Verhalten erscheinen muss. Selbst ein Wollhändler muss, außer billig einzukaufen und solide Wolle zu liefern, auch noch darum besorgt sein, dass der Handel mit Wolle überhaupt erlaubt ist und vor sich gehen kann. Demzufolge kann ein Mitglied der wissenschaftlichen Welt logischerweise nicht auf seine etwaigen Verdienste als Forscher verweisen, wenn er versäumt hat, seinen Beruf als solchen zu ehren und zu verteidigen gegen alle Gewalt. Dieses ist aber ein umfangreiches Geschäft. Denn die Wissenschaft beruht darauf, dass man die Fakten nicht den Meinungen unterwerfen muss. Die Wissenschaft befindet sich nämlich mit der gesamten Menschheit in einem Boot. So kann sie nicht etwas sagen, was geht mich es an, wenn am anderen Ende des Bootes ein Leck ist. Die Wissenschaft kann Menschen, die es versäumen, für die Vernunft einzutreten, nicht brauchen. Sie muss sie mit Schande davonjagen, denn sie mag so viele Wahrheiten wie immer wissen. In einer Welt der Lüge hätte sie keinen Bestand. Das ist der Grund, warum die Wissenschaft einen Menschen wie mich nicht in ihren Reihen dulden kann. Aber in die Reihen der Gläubigen sind sie aufgenommen. Es ist klar, dass nur die unwiderstehlichen Argumente der Inquisition mich von der Verderblichkeit meines Forschens überzeugen konnten. Ich habe noch ein Buch geschrieben. Und die Welt weiß nichts davon? Nein, aber ich habe es also geschrieben. Die Diskussionen über zwei neue Wissenschaften, die Sie vor Jahren begonnen haben? Sie sind es. Aber die Welt wird's wohl nie zu sehen bekommen, weil niemand es ihr bringt. Denn ein Mann, der dieses Buch mit in die Welt nehme, möchte in eine große Gefahr laufen. Er möchte sie nicht allzu sehr fürchten. Nein, er möchte sich nicht mich zum Vorbild nehmen. Unter dem Globus liegt es. Unter dem Globus? Ja. Aber du möchtest in eine große Gefahr laufen. Ich habe es. Vielleicht willst du nun gehen? Ja, nun gehe ich. Andrea? Herr Galilei? Ich bin nun blind, Andrea. Ich sehe nicht mehr. Ich glotze nur noch in die Dunkelheit. Geh jetzt. Ich bin nicht unempfindlich gegen die Freundlichkeiten, die mir noch erwiesen werden. Ich bin froh, dass ich dich so gefunden habe, wie du bist. Einige Erlebnisse hätten dich zu einer ganz falschen Ansicht bringen können über das, was wir immer die Zukunft der Vernunft genannt haben. Aber natürlich, ein einzelner Mann kann sie weder zur Geltung noch in Verruf bringen. Sie ist eine zu große Sache. Die Vernunft ist eine Sache, in welche die Menschen sich teilen. Sie ist nämlich die Selbstsucht der gesamten Menschheit. Ich bleibe auch dabei, dass dies eine neue Zeit ist. Sollte sie aussehen wie eine blutbeschmierte alte Vettel, dann sehe eben eine neue Zeit so aus. Der Einbruch des Lichts erfolgt in die allertiefste Dunkelheit. Während an einigen Orten die größten Entdeckungen gemacht werden, welche die Glücksgüter der Menschen unermesslich vermehren, liegen sehr große Teile der Welt ganz im Dunkel. Die Finsternis hat dort sogar noch zugenommen. Nimm dich in Acht, wenn du durch Deutschland fährst und die Wahrheit unter dem Rock trägst. Und gehe jetzt. Andrea? Er ist gegangen. Ich hoffe, du fühlst dich nicht allzu sehr geschwächt. Diese Gespräche sind nichts für dich. Sie führen zu nichts. Vielleicht nicht. Nun leg dich schlafen. Ich sehe den Andrea immer noch als Jungen. Seinen ersten Unterricht bekam er an einem Apfel. Als er mir die Hand reichte, dachte ich daran, dass er jetzt selber lehrt. Wie ist die Nacht? Hell. Auch Sterne. Sterne auch? Das ist gut. Dann kann er seinen Weg sehen. Wenn er über die Grenze ist, dann ist er in Sicherheit. Thank you.